Kirche. Die Sonne steht tief auf der Einfallstraße zum Cortex. Tinte tritt auf dem Asphalt hervor, eine unbekannte Sprache fremd und blutend. In den Gassen strömen Erinnerungen von Tür zu Tür, von Zimmer zu Zimmer, eine elektrische Spur, ein Zittern der Raumzeit. Die Gravitation, sichtbar gemacht in dir, wendet sich zwischen Dunkelheit und Licht. Im Nistkasten wächst der Wald, schwer öffnet sich mein Verstehen. Unter seinem Holz, unsichtbar in mir, glitzert deine Fantasie.